Wellen. Die Beispiele zeigen, dass es nicht nur wichtig ist, neue Trends überhaupt zu erkennen. Vielmehr kommt es darauf an, sie zu antizipieren, sprich die darin liegenden Chancen zu identifizieren, sich darauf vorzubereiten und sie dann auch zu nutzen. Wie in den Beispielen von Nokia und Blockbuster geht es darum, den eigenen Untergang zu vermeiden oder, wie im Fall von Rockefeller, etwas Neues aufzubauen. Dies erinnert mich immer an meine 10 Jahre als Profi-Kitesurfer, in denen ich an den besten Surfplätzen der Welt unterwegs war. Folgendes habe ich bei Wellen und Wind sehr schnell gelernt. Jemand, den das Surfen nicht interessiert, achtet erst gar nicht auf den Wind und die Wellen. Anfänger achten zwar darauf, reagieren jedoch zu spät und verpassen meist die besten Wellen. Profis hingegen lernen zu antizipieren, wann der Wind und die Wellen kommen. Sie verstehen, sich passend zu positionieren, um die besten Ritte ihres Daseins zu erleben. Und genau das Gleiche trifft auf die reale Welt zu. Die meisten Menschen, die meisten Firmen, erkennen neue Trends entweder gar nicht oder viel zu spät. Sie werden von den Wellen überrollt, wie von einem Tsunami. Es ist jedoch nicht nur wichtig, wieder Surfanfänger zu lernen, Veränderungen zu erkennen, sondern vielmehr, diese wieder Profi zu antizipieren, um sich selbst, die eigenen Freunde, die eigene Familie oder die eigene Firma richtig zu positionieren und auf diese Weise vom neuen Trend zu profitieren oder zumindest nicht von ihm vernichtet zu werden. Heute zum Beispiel geht der Trend wieder weg vom Öl hin zu erneuerbaren Energien. Dies bringt enorme Veränderungen und somit Herausforderungen mit sich, impliziert jedoch auch Chancen für Staaten, Firmen und klarerweise auch für Einzelpersonen. Wie beim Surfen die Wellen, so kommen allerlei Veränderungen in regelmäßigen Abständen auf uns zu. Keine Welle ist gleich wie die andere, doch lernt man Welle für Welle noch besser, wie man davon profitieren kann. Das Wort profitieren bezeichnet nicht unbedingt nur den finanziellen Profit, sondern es kann auch bedeuten, dass man selbst durch eine neue Chance mehr Spaß am eigenen Tun hat, dass man eine Arbeit gesundheitsschonender ausführen kann oder dass man für seine eigene Familie besser vorsorgen kann und so weiter. Viele von uns können sich noch an den Wandel durch das Internet erinnern. Das bereits erwähnte Beispiel Blockbuster wird diesen Wandel mit etwas Negativem verknüpfen. Inzwischen lässt sich auch ermessen, welchen Einfluss das Smartphone und Social Media auf uns haben. Nokia kann auf jeden Fall ein Klagelied davon singen. Zahlreiche weitere Wellen brechen gerade über uns herein, sei es künstliche Intelligenz, Drohnen, selbstfahrende Autos, Roboter und vieles, vieles mehr. Die vielleicht größte Welle ist jedoch eine, auf die aufgrund ihrer Vorteile viele neue Trends aufbauen werden, nämlich Blockchain.